Он любит шутить. Er macht gern Spaß. Нужно шутить. Spaß muss sein. Шутки в сторону. Spaß beiseite. Пора. Es ist Zeit. Мы идем завтракать. Wir gehen frühstücken. Я голоден и хочу пить. Ich habe Hunger und Durst.